Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 30. Achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch euer Verhalten zu betrüben. Denkt vielmehr daran, dass ihr sein Siegel tragt und dadurch die Gewissheit habt, dass der Tag der Erlösung kommen wird. Gott segne dieses Wort. Identität. In diesem Bibeltext hier aus dem Epheserbrief lernen wir mehr über unsere Identität, genauer gesagt unsere Identität in Jesus Christus. Und der Bibeltext hier ermahnt uns und ermutigt uns, zu verstehen, dass wir den Heiligen Geist, also die dritte Person der Dreifaltigkeit, nicht durch unser Verhalten betrüben, dass wir ihn nicht betrüben wollen. Und das heißt also, dass wir eben sein Siegel tragen, also wir sind erlöst, ja, wir, die wir Jesus Christus folgen, als reuige Sünder in unserer persönlichen Beziehung mit ihm. Und der Heilige Geist ist eben Christus Geschenk und wir wollen tun gut daran, dass wir dem Heiligen Geist zuhören. Der Heilige Geist spricht uns in unsere Herzen und macht uns Mut und gibt uns Hilfe, stärkt uns in verschiedensten Weisen und Lebenssituationen. Und er ist unabdingbarer Teil unserer Identität in Christus. Also wenn zum Beispiel, wenn da Versuchungen sind, ja, und versucht sind, Sünde zu begehen, so haben wir eben Gottes Wort. Und hier als Beispiel, geht mal rein in den 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, auch im Neuen Testament, 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Schaut mal, was Paulus uns da schreibt und was Gott uns in seiner Gnade gegeben hat, dass wenn wir versucht werden, dass Gott mit der Versuchung, jedes Mal, wenn wir versucht sind, auch einen Ausweg bietet. Das ist ein unglaublicher Vers. Super, markiert den. Top 10 oder Top 5. 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13. Also immer wenn eine Versuchung da ist, so zeigt uns der Heilige Geist immer einen Ausweg, sodass wir der Versuchung mit Gottes Hilfe widerstehen können. Ja, also das ist ein sehr, sehr wichtiger Vers. Und es kann natürlich auch sein, dass wir zeitlebens natürlich auch Sünde begehen. Wichtig ist sofort, wenn wir sofort Sünde begangen haben, zu unserem Herrn Jesus Christus zu gehen, ihm sagen, was wir getan haben und ihn bitten, dass er uns befreit von der Sünde. Und er tut das. Also, das ist unser im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9. Damit geht's los. Ja? Und wenn wir irgendwie Sünde gegen andere Menschen begangen haben, also dann hilft uns der Heilige Geist auch, dass wir mit Gottes Hilfe auch uns anderen zuwenden und auch ihnen sagen, dass wir mit Reue erfüllt sind, dass unsere Herzen schwer sind und dass wir auch die Vergebung der Menschen suchen. Ja? Nachdem wir Jesus Christus gebeichtet haben sozusagen und ihm gesagt haben, dass wir Reue empfinden. Und nun ist es eben auch den anderen Menschen überlassen, ob sie das anerkennen oder nicht. Ja? Aber wir stehen in unserer Beziehung mit Christus im Reinen und unsere Identität bleibt gewahrt. Und der Heilige Geist hilft uns. Es kann auch sein, dass Menschen uns nicht vergeben. Ja, das ist aber deren Entscheidung. Wir haben eben alles getan, was wir tun konnten. Wir vergeben den Menschen, auch wenn sie aus irgendwelchem Grunde auch immer uns nicht vergeben, dann ist das deren Entscheidung. Aber unser Jesus Christus hilft uns immer, zu ihm zu kommen. Manchmal ist es auch gar nicht möglich, dass wir anderen Menschen um Vergebung bitten, weil sie vielleicht nicht mehr am Leben sind zum Beispiel oder so. Ja? Wichtig ist zu verstehen, dass wir in unserer Identität in Christus fixiert ist und fest bestehen bleibt und unser Jesus Christus uns hilft, Auch wenn wir Versäumnisse haben oder Sachen auch bereuen, Sachen aus der Vergangenheit. Unser Jesus möchte nicht, dass wir in der Vergangenheit leben. Ganz wichtig. Unser Jesus möchte nicht, dass wir in der Vergangenheit leben, sozusagen, sondern dass wir in der Gegenwart sind. Warum? Weil er für uns immer Aufgaben hat, einen persönlichen Plan und einen Zeitrahmen hat. Und einer ist eben, dass wir eben anderen Menschen Zeugnis geben von unserem Herrn Jesus Christus und von der guten Nachricht erzählen. Ja? Und natürlich auch tagtäglich in unserer Bibel aufhalten wollen. Und wir tun eben gut daran, dass wir auf der anderen Seite nicht nur den Heiligen Geist hier betrüben wollen, sondern dass wir aktiv den Heiligen Geist in Stille, in Ruhe und im Gebet aufsuchen und er uns dann ins Herz spricht und wir zuhören können. Ja? Wenn wir umgeben sind von Geräuschen und irgendwelchen Sachen, die uns ablenken, dann können wir sehr schwer, wenn auch überhaupt, vom Heiligen Geist hören. Und wir wollen vom Heiligen Geist hören, wie er uns ins Herz spricht. Denn alles, was er uns ins Herz spricht, kommt direkt von unserem Herrn Jesus Christus. Und also ist wichtig, das Zuhören ist wichtig, dass wir nicht nur beten und sprechen, sondern auch still bleiben und zuhören. Und darauf kommt es an, das ist unsere Identität in Jesus Christus. Lieber Jesus, wir danken dir, dass unsere Identität in dir haben, dass wir beten, dass wir unsere Herzen nach dir ausrichten und du in und durch unsere Herzen wirken kannst und dass du uns hilfst, zu dir zu kommen und auch wenn die Versuchung da ist, dass du uns einen Ausweg gibst jedes Mal und auch wenn wir Sünde begehen oder begangen haben, dass wir sofort zu dir kommen und gestehen, was wir getan haben, ja, im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9, und du uns gnädig bist und uns hilfst, nicht nur vergibst, sondern dass du uns auch reinigst zeitlebens, in diesem Reinigungsprozess, der zeitlebens nicht abgeschlossen ist, aber dass wir in und durch dich wachsen können. Wir danken dir für dieses Geschenk auch. Wir danken dir, Herr Jesus, für dein Wort und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.